Crazy. Baby, du bist crazy. Ich glaub, ich mag dir keine Lust auf Bullerei. Denn die killen nur den Vibe. Abwachs, bin nach einem Zug schon high. So high, keine Ahnung, was ich treib. Draußen in der Dunkelheit, wir verbrennen das OCB. Es brennt, wir sind frei wie Kolibris. Wir sind frei, Samstagabend ohne Ziel. Kein Plan, unterwegs mit meinem Team. Und die Mädels sind verliebt. Disco Inferno, Disco Inferno. Ganja brennt, überall. Disco Inferno, Disco Inferno. Alle wollen, dass es knallt. Tunnelblick, denn die Baseline pumpt durch die Venen. Ich will mehr, mehr, mehr. Nimm mein Zip, es ist Late Night. Kenn keine Regeln, ich mach Lärm, Lärm. Baby, du bist crazy. Du bist crazy. Baby, du bist crazy. Ich glaub, ich mag dich. Baby, du bist crazy. Du bist crazy. Baby, du bist crazy. Ich glaub, ich mag dich. DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sick D. Sex, drugs, alcohol, you can help me do them all.

Sputnik Heimspiel. Sick D. JZ on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit save us. Only the want that.